Als ich im Juli 1880 vom Noviziat zu Exarten ins Scholastikat zu Wünnansrade eintrat, war in meinem Inneren zwar manche Unruhe vorhanden, aber im Großen und Ganzen stand ich mit beiden Füßen fest auf dem einmal betretenen Ordenswege. Das wurde in Wünnansrade bald und fast plötzlich anders. Mit der Gelübdeablegung am 13. November 1880 vollzog sich fast über Nacht ein tiefgreifender Wandel. Nicht, dass ich an dem Inhalte der Gelübde Anstoß genommen hätte, weit entfernt. Ich wollte arm, ich wollte keusch, ich wollte gehorsam sein. Aber das unheimliche Gefühl, das mir schon oft zu schaffen gemacht hatte, der Jesuitenorden sei nicht das, was erscheine, in ihm wandle mein Fuß über dunkle Abgründe, nahm mit vorher nie gekannter Kraft von mir Besitz, und zwei Mächte in mir begannen nun harten Streit. Alles, was durch Vererbung und Erziehung in mir angehäuft war an ultramontan-jesuitischer Anschauung, erhob seine durch Familienüberlieferung und religiösen Glauben machtvoll verstärkte Stimme zugunsten des Ordens. Ihm entgegen richtete sich die Natur auf. Ich wollte glauben an die Gutheit des Jesuitenordens. Ich wollte das von den ersten Jahren meiner Kindheit an in ihm verehrten Idealbild aufrecht und unberührt erhalten, und ich konnte nicht. Die aus Kirche und Familie, aus Glauben und Überlieferung heraus tönende Stimme weckt kein lebendiges Echo im Innersten meiner Seele. Lebendig, weil natürlich, waren nur Zweifel und Widerstreben. Daraus entstanden für Seele und Leib so qualvolle Zustände, dass Worte sie auch nicht andeutungsweise schildern können. Gemütsleben und Nervensystem litten schwer. Nicht in dem Sinne, dass ich unklar im Denken oder neurasthenisch geworden wäre. Aber bei aller Denkklarheit, Willensfestigkeit und äußeren Ruhe bemächtigte sich meiner eine peinigende Aufregung, die, ich möchte sagen, jede Seite meiner Seele und jede Faser meines Körpers erzittern ließ. Wochen, ja Monate lang gab es für mich keinen Schlaf. Das Bett wurde zu einer Folterbank unerhörten Leidens. Die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 oder 5 Uhr morgens, in denen ich der inneren Zerrissenheit wehrlos ausgeliefert war, ohne die Möglichkeit äußerer Ablenkung, denn streng war es mir untersagt, durch Aufstehen oder Beschäftigung mit anderen Dingen Erleichterung zu suchen, waren Marterstunden im schlimmsten Sinne des Wortes. Und von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends währte dann der lange Tag, an dem ich im Zwange meine Pflichten erfüllen musste. Niemand durfte etwas merken von den inneren Leiden. Ich musste gleichmäßig, ja heiter sein. Die Schreie und das bittere Weinen meiner gequälten Seele mussten unterdrückt werden. Freilich fand ich etwas Hilfe in der vorgeschriebenen Beschäftigung. Aber welcher Art war sie? Ich als 28-jähriger Mann mit Abiturienten, Referendarexamen und praktischen Justizdienste hinter mir saß mit Knaben von 18 Jahren auf der Schulbank, machte lateinische und griechische Pensa, schrieb Aufsätze, lernte Grammatikregeln und Gedichte wie ein Sekundaner. Und das war noch nicht alles, nicht einmal das Schlimmste. Gleichzeitig mit meinen Zweifeln am Orden regten sich Zweifel an meinem Glauben, an meiner Religion, an meiner Kirche. Es tauchte damals zum ersten Male in deutlicher Gestalt auf, was Jahre früher unbestimmt mich beunruhigt hatte und was Jahre später der eigentliche Grund wurde, weshalb ich den Orden verließ. Denn wäre mein Glaube an einzelne Dogmen der römisch-katholischen Kirche und damit an sie selbst nicht vorher zusammengebrochen, niemals hätte ich den Jesuitenorden verlassen, sondern im Glauben an die Kirche, gestützt auf ihr Urteil, dass der Orden gut sei, hätte ich Kraft gesucht und gefunden, mein Urteil und meinen Willen zu schlachten. Und ich wäre unter Zertretung meiner Individualität den Ordensweg bis ans Ende gewandelt. Aber als der Fels der Kirche unter meinen Füßen zerbröckelte, stürzte selbstverständlich auch das auf ihm stehende Jesuitenhaus mit ein. Im ersten Teile habe ich erwähnt, wie das Dogma von der leiblichen Gegenwart Christi im Altarsakramente mir schon als Kind Schwierigkeiten und Grauen verursachte und wie später auch mein Glaube an die Lehre der Kirche über Maria und ihre Verehrung einen harten Stoß erlitt. Diese beiden dunklen Punkte erschienen in Wünnansrade gleichzeitig mit den Zweifeln am Orden wieder an meinem religiösen Horizonte. Nur wer aus eigener praktischer Erfahrung weiß, wie innig gerade diese Lehren von Christus und Maria verbunden sind mit katholischen Empfinden, wie sehr sie Angelpunkte des katholisch-religiösen Lebens bilden, kann die Furchtbarkeit ihres Wankens und Weichens für ein katholisches Herz ermessen. Es ist keine Übertreibung, man glaubt, die Sonne erlöschen zu sehen, wenn diese religiösen Gestirne sich zu verdunkeln beginnen. Die Schwierigkeit über das Altarsakrament werde ich, weil sie eng mit formaltheologischen Dingen zusammenhängen, weiter unten besprechen, gelegentlich der Ausführungen über meinen Aufenthalt im Theologiekollegium zu Ditton Hall. Über die Schwierigkeiten in Bezug auf Maria und ihre Verehrung sage ich gleich hier das Nötige. Denn obwohl Maria und Marienverehrung auch zum Dogma gehören und somit auch formal theologische Begriffe sind, ist bei ihnen das wissenschaftlich-theologische weit mehr als bei anderen Glaubenslehren geschwunden. Sie sind recht eigentlich ins Volksbewusstsein, ins katholische Tagesempfinden, um mich so auszudrücken, übergegangen.